Wund im eigenen Körper. Oder was? Im Spiegel wohnen. Bildbeschreibung. Unter diesem Titel brachten wir ein Hörspiel, das nach einem Prosatext von Heiner Müller entstanden ist, in der Funkbearbeitung von Peter Kosnitzky und mit der Musik der einstürzenden Neubauten. Es sprach David Bennent. Dazu hörten Sie Rainer Heise, Andrea Solter und Gerd Ehlers. Die Regie führten Wolfgang Rindfleisch und Achim Scholz. Wir übernahmen eine Aufnahme aus dem Funkhaus Berlin.